FM4. Unlimited. Welcome to the third hour of today's FM4 Unlimited with your host, DJ Functionist, and me, DJ Beware. We're starting things off with a track by Break 3000, and it's called Last in Motion.

third hour and the final hour of today's FM4 Unlimited. The track you're listening to right now is by Ryo Kawamoto and it's called ESL. is the last track of today's episode of FM4 Unlimited. Of course, we have not forgotten that it's Valentine's Day, so we're going to leave you with a track by Miss Kitten, and it's called Valentine in a Michael Meyer remix. This is DJ Beware, and you've been listening to FM4 Unlimited. Until someone presses. Philadelphia Unlimited. You know, put me for the left hand side, where you know I'll be alright or die. So I, yeah. So I, so I, yeah. Me no roller coaster, me stay that eh. When I roller coaster, go the wah, the wah. Me no roller coaster, me say eh, say eh. When I roller coaster, yeah, me go go, go go. Me no roller coaster, me stay eh, that eh. When I roller coaster, yeah, me say wah, the wah. Me no roller coaster, me say eh, say eh. When I roller coaster, yeah, me go go, go go. Roller, roller, roller. Mr. A, when I roller coaster, go yeah, Mr. Wah, the wah. When I roller coaster, go say Mr. A, say A. When I roller coaster, go yeah, Mr. Go, go. When I roller coaster, Mr. A. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe Sie hier alle versammelt, weil dieser Fall kurz vor der Lösung steht. Nein, doch. Das FM4-Überraschungskonzert. Die Person, die hinter allem steckt, ist eine wirklich raffinierte Protagonistin. Das ist doch nicht mehr. Das wäre dann mal ich. Meine Damen und Herren. Oscar. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo dieses Mastermind steckt. Ihr kriegt mich nie. Das FM4-Überraschungskonzert. Mit Oscar. Demnächst irgendwo. Es bleibt spannend. Verpasst keine Info und registrier dich auf fm4orf.at/Überraschungskonzert. Wie immer bei freiem Eintritt.